Billy Schmitz, aus seiner Flock auf die Schnauze und zerstöre von seine Jahre im Nachbau. Und es war Krüppel, aber es sau. Alle Kowalski, als Ewe, meine Landnase, blöder Ewe, und ich verlor seinen Job, er schüttelt sich leicht in den Klappen. Ich denke, aber es muss das nicht geben. Und ohne meine Lupe wird hier nicht leben. Ein Schuss aus Sense und nichts geht mehr weiter. Wo war in Deutschland etwas weiter? Buchhalter Müller, aus Sense passiert sich und wurde rausgeschmissen. Nach weiter Tag her, nicht mehr dran. Er hängte sich im Kleiderschrank. Lasser hatte Scholz, außer der Stadt, die er verlangt für einen neuen Wagen. Die Bank geht pleite, aus dem Traum, der Wasser leicht gegen den Baum. Deutschlands, was das nicht geben? Ohne Maluchen wird hier nicht leben. Schluss aufs Sinsel und ist immer weiter. Hurra, in Deutschland wird es weiter.